und an dem Tag wird der Ungerechte sich in die Hände beißen und sagen, oh, hätte ich doch mit dem Gesandten einen Weg eingeschlagen.